Hey Leute, hört mal her, yo. Ich bin eine große Krabbe auf zwei Beinen, wo der Wind weht so slow. Ich chill im Norden, wo der Tempel steht, in Amazu Field, wo es nie still geht. Ich habe eine Peitsche, damit piek ich die Peko-Wicher, die uns stören. Also Bros, kommt nicht hierher, wir peitschen euch zugrunde. Hydras vor mir stinkt wie deine Schwester nach dem Kacken. 14 von denen auf dem Feld, du findest keine Lücke. Das Unkraut wird dich zugrunde stoßen mit ihren Wurzeln. Kappa planscht im Wasser. Macht blub blub, Dude. Nachttischlampen hüpfen durch die Map. Yeah, geil. Komm nicht hierher, Bros, im Stromschlag. Ich laufe rum, großer Fuß wie Bigfoot, boom. Monster stinken schlimmer als mein Hoden, wie Hodenmonster. Miabidolls tanzen, spuken im Schatten. Poisonous Tod, Quack, Blob, du bist voll gerotzt mit Froschschleim. Also Bro, komm nicht hierher. Karakasa springen, Regenschirme fliegen, erst lachen Ski, dann wollen sie mich kriegen, also komm nicht her. Wir alle ficken euch zugrunde. Rufe, schrei, yo, was geht ab, Amazuku? Sie sagen, mach Platz, hier ist unser Mob-Dschungel-Zoo. Wir wollen unsere Ruhe haben hier beim Campen. Hydras vor mir stinken wie Schwester beim Scheißen. 14 von denen auf dem Feld und du hast kein Geld. Du findest keine Lücke. Die Wurzeln kommen aus dem Boden und ficken dich, wenn du kommst. Kappa planscht im Wasser. Mach blob blob, Dude. Und nach der Schlampen hüpfen. Yeah, wir sind geil. Amazu bei Nacht. Mond so hell. Monster Party rockt. Du weißt, wenn du auf ein Peko kommst. Wirst es ausgepeitscht, die Krabben haben Peitschen. Kappa planscht im Wasser. Macht Blob, Blob und Peitschen. Alles nieder, was hier rein will. Also Bro, du nicht rein, klaro, Bro! Hier kommen, um uns zu verteidigen. Die haben eine Knarre, Peng Peng, und du hast ein Loch. Du hast ein Loch. Und dann nageln wir dich an unsere Bürotür im Tempel von Amazu.